Kapitel 43. Die Verheißung wollen, ohne die Voraussetzung zu erfüllen. Bis hierhin haben wir darüber gesprochen, dass sich Gott danach sehnt, seine Kinder übernatürlich zu versorgen und sie zu segnen. Das ist Gottes Verheißung und jeder Christ möchte sie ergreifen. Allerdings sind nicht viele bereit, die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Das ist sehr typisch für unsere menschliche Natur. Wir möchten den Marathon gewinnen, ohne die Strecke laufen zu müssen. Wir möchten den Sieg erringen, ohne dafür kämpfen zu müssen. Erinnern wir uns an 5. Mose 8, wo Gott die Prüfung unserer Herzen mit übernatürlicher Versorgung in Verbindung bringt. In Jakobus 1 wird die Freude in der Anfechtung mit der Verheißung in Verbindung gebracht, dass wir vollkommen und vollständig sein werden und es uns an nichts mangeln wird. Die Voraussetzung, Gottes übernatürliche Versorgung zu erfahren und in ihr zu leben, besteht darin, willig durch seine Prüfungen zu gehen und in diesen Zeiten richtig auf sie zu reagieren. Diese Zeiten offenbaren wirklich, was in unseren Herzen ist. Wenn Gott dein Herz prüft, findest du heraus, ob du ihm wirklich vertraust, und die Motive deines Herzens werden offenbar. Tust du, was du tust, um Geld zu bekommen? Tust du einfach alles, was du tust, für den Herrn und überlässt ihm die Frage der Versorgung? Die Prüfungen werden immer offenbaren, was in deinem Herzen ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, in der übernatürlichen Versorgung Gottes leben zu können. Meine Frau und ich haben diese Lektion gelernt, als wir noch sehr jung waren. Wir freuten uns in Zeiten der Anfechtung, denn wir wussten, dass sich alles zum Guten wenden würde. Wenn der Unglaube in unseren Herzen ans Licht kam, taten wir Buße und ließen Gott an unseren Herzen arbeiten. Weil wir die Lektionen lernten, uns in der Anfechtung zu freuen, ist unser Leben angefüllt mit Geschichten seiner übernatürlichen Versorgung. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der wir ein neues Auto brauchten. Unser Auto war alt und zu viele Dinge hätten repariert werden müssen. Ich predigte in einer von uns gegründeten Gemeinde. Wir hatten niemandem von unseren Nöten erzählt. Wir wollten immer sicherstellen, dass unsere Versorgung von Gott und nicht von Menschen kommt. Als ich an diesem Abend nach Hause kam und meine Aktentasche öffnete, war ich völlig schockiert. Ich fand einen Geldbetrag in Höhe von umgerechnet etwa 12.000 Euro, und dazu einen kleinen Zettel: Gott hat mir gesagt, ich soll dir ein neues Auto kaufen, bis heute weiß ich nicht, wer dieses Geld in meine Aktentasche getan hat. Die himmlische Sicht im Vergleich zur irdischen Sicht. Normalerweise gibt es in unserem christlichen Leben für die meisten Bereiche zwei Sichtweisen. Die himmlische Sicht, Gottes Sicht, und die irdische Sicht, unsere Sicht. Bis hierher lag unser Augenmerk in diesem Buch darauf, die himmlischen Sichtweise zu verdeutlichen, nämlich uns überfließend zu segnen und uns Gelingen zu schenken. Nach allem, was wir nun schon über dieses Thema besprochen haben, sollten wir keinen Zweifel mehr daran haben, dass es Gottes Verlangen ist, seine Kinder zu segnen und ihnen Gelingen zu schenken. Wie sollte nun die irdische, unsere, Sichtweise in Bezug auf Geld und die übernatürliche Versorgung Gottes aussehen? Um diese Frage beantworten zu können, werde ich mich in den Folgekapiteln auf die irdische Sichtweise bezüglich Wohlstand und Geld konzentrieren.